in die Gemeinschaft. I've had a lot of people introduce people to me since we preached that. Seit wir von dem predigen, habe ich sehr viele sind mir sehr viele Leute vorgestellt worden. Yeah, this word vorgestellt, to introduce. Also vorstellen jemanden anderen. Today we're going to talk about discipleship again. Und heute werden wir nochmals über die Jüngerschaft sprechen. But I want to keep this word in mind, encouragement. Aber ich möchte, dass ihr an dieses Wort denkt, Ermutigung. So the third part of our mission, to encourage. Also der dritte Teil unserer Mission ist zu ermutigen, to invite, einzuladen, to introduce, vorzustellen, and to encourage, und zu ermutigen. Discouragement is one of the devil's greatest strategies. Eine der größten Strategien Satans ist die Entmutigung. I heard this little illustration years ago that I've always had in my mind. Vor ein paar Jahren habe ich einmal diese Illustration gehört, die mir immer im Sinn geblieben ist. I think it was from Richard Wurmbrand. Ich glaube, sie kam von Richard Wurmbrand. And he said the devil had a great auction in hell. Und er hat, glaube ich, gesagt, der Teufel hatte da eine große Wahlmöglichkeit, Option in Also eine Versteigerung, pardon. Yeah, auction. Eine Versteigerung in der Hölle. And he was selling weapons against believers. Und er hat Waffen verkauft, gegen die Gläubigen einzusetzen. And he was selling all these things, and finally he had this little box. Und er hat da alles Mögliche verkauft und schlussendlich blieb da noch diese kleine Schachtel. And it was very, very expensive. Und das war sehr teuer. Because it was very powerful. Weil das eine sehr mächtige Waffe war. And I don't remember how the story went. I just remember that in that little box. Und ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte dann ging, aber in dieser Schachtel was this most powerful weapon of discouragement. Befand sich eben diese allermächtigste Waffe, nämlich die Entmutigung. Think of Israel not going into Canaan. Denkt einmal an Israel, wenn es nicht nach Kanaan hineinzieht. How did the devil stop them? Wie hat der Teufel sie daran gehindert? He discouraged them. Er hat sie entmutigt. God brought them through the Red Sea. Gott hat sie durch das Rote Meer geführt. He had the fire by night, the cloud by day. In der Nacht leitete er mit Feuer bei Tag durch die Wolke. He fed them day and night. Er ernährte sie Tag und Nacht. He did miracles in their midst. Er machte Wunder in ihrer Mitte. And when they got right to the door of the promised land, und wie sie vor dem verheißenen Land waren, 10 spies came back with a bad report. Kamen 10 der ausgesandten Botschafter zurück mit einer schlechten Nachricht. And they discouraged everyone. Und sie entmutigten alle. This is what I want to talk about this morning. Und darüber möchte ich heute sprechen. Now, 2 Corinthians chapter 1, 2. Korinther 1, verse 3. Vers 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Now that word comfort is not really the word comfort. Nun, dieses Wort Trost hier entspricht nicht wirklich dem Wort Trost. It includes the word comfort. Das beinhaltet auch das Wort Trost. The word for comfort is paramuthos. Aber das Wort für Trost bedeutet eigentlich paramuthos. The word muthos, I think we get the word mouth from it, or mund. Ich glaube, von dem Wort muthos kommt eben das Wort Mund. And it means to speak to someone. Und es bedeutet, dass man jemanden gegenüber spricht. This is the word for comfort found in John 11:19. Und das ist das Wort für Trost, das sich in Johannes 11:19 findet. Lazarus had died and people came to comfort Mary and Martha. Lazarus war soeben gestorben und es kamen die Leute und trösteten Martha und Maria. Now when you go to a funeral, you always comfort people. Wenn du zu einem Begräbnis gehst, dann tröstest du die Leute. You don't encourage people, you just comfort them. Du ermutigst sie nicht, sondern du tröstest sie einfach. You don't talk about the future, you just comfort them in the moment. Du sprichst nicht über die Zukunft, du tröstest sie einfach im Moment. To comfort means to ease the pain. Und jemanden zu trösten bedeutet, den Schmerz zu lindern. Like when I get sunburn, I want comfort. So wie wenn ich einen Sonnenbrand habe und dann möchte ich einfach, dass das weniger schmerzt. I don't want encouragement. Da möchte ich keine Ermutigung. I want comfort. Da möchte ich einfach Trost, Zuspruch. I got sunburn on Monday. Am Montag habe ich einen Sonnenbrand gehabt. I was fishing. Wie ich fischen ging. And I got comforted in two ways actually. Wurde dann auf zweierlei Weise getröstet. I got comforted by my wife because I had sunburn. Zunächst einmal wurde ich durch meine Frau getröstet, weil ich den Sonnenbrand hatte. I didn't want to hear, you know, it's going to go away. Also wisst ihr, ich wollte nicht hören, nun das wird schon wieder weggehen. All I wanted to hear was, you poor thing. Alles, was ich hören wollte, war einfach, oh, du Armer. You poor thing. Look at all, oh, let me put something Armer on that for you. Yeah. Lass mich dich da etwas drauf, lass mich dir etwas drauflegen. Yeah. Put something on now. Ja, tu da was drauf. Speak words of comfort. Ja, schenk mir Worte des Trostes. Yeah. Oh, you poor thing. Oh, du Armer, du. Thank you. That's comfort. Das ist Trost. That's paramuthos. Das ist paramuthos. But this word for comfort here is the word parakaleo or parakalesis. Aber das Wort hier, das ich bei Trost finde, ist das Wort parakaleo. It's the same word that we used for invite. Und das ist dasselbe Wort, das wir verwendet haben für die Einladung. Because it also means to invite. Weil es eben auch bedeutet, einzuladen. In 2 Corinthians 5:20. In 2. Korinther 5:20. Paul said, I beseech you to be reconciled to God. Da heißt es von Paulus, ich flehe euch nun an, lasst euch mit Gott versöhnen. Now, I have a little clip here from my vacation. Can you show that now? Ich habe da ein kleines Bild von meinem Urlaub now, jetzt. I got comforted here. I don't know if you can see this, but ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da wurde ich wirklich getröstet. And you have to put something on. Okay. Switch mics? Okay. It's going to come on here. I'm out here and I'm on vacation and I am trying to I have been comforted. This is my wife. Also da ist meine Frau. And here I am on the ocean. Da bin ich am Meer. On Florida Beach. And there I am Strand sitting in Florida. Da sitze ich. I am very encouraged. Bin sehr ermutigt. Because I'm about to go fishing, weil ich eben jetzt gleich fischen gehen werde, and I have learned to catch fish. Und ich habe es gelernt, Fische zu fangen. Now, I'm wearing this shirt on my head because I am totally sunburned from the day before. Und ich trage dieses T-Shirt um meinen Kopf, weil ich eben so einen riesen Sonnenbrand habe vom Vortag. I'm wearing a jacket even though it is very hot out. Und ich habe auch eine Jacke an, weil es eben sehr, obwohl es sehr heiß ist. Because my arms are all burned. Weil ich auch auf den Armen einen Sonnenbrand habe. But I am determined. Aber ich bin entschlossen. I am gonna catch fish. Ich werde jetzt Fische fangen. And I was in that water all day long. Und den ganzen Tag stand ich da in diesem Wasser. And I was just fishing and fishing. Und ich warf die Rute immer wieder aus. I wanted to catch a shark, you know? Ich wollte einen Hai fangen. I heard that there were a lot of sharks coming in. Ich habe davon gehört, dass da viele Haifische waren. They had the hammerhead sharks. Hammerhaie. And so anyway, I was out there fishing and fishing and still fishing. So ich stand da draußen und ich fischte den ganzen Tag. Just fishing and fishing and until my hands were so burned I didn't go back out. Bis ich sogar den Sonnenbrand auf den Händen verspürte und dann nicht mehr raus. That's good. And it was interesting on the first day I was fishing. Und es war schon interessant, weil am ersten Tag, an dem ich fischen ging, there was two other guys fishing, a kid and some other guy. Gab es da zwei andere, die auch fischten, ein kleiner Junge und ein anderer Mann. And I am fishing and I'm catching nothing. Und ich habe gefischt und habe aber nichts gefangen. And I am in need of comfort. Und ich brauchte Zuspruch. Not encouragement, but just it's getting so bad. I just need comfort. Also keine Ermutigung, aber nicht, dass es so schlimm war, aber ich brauchte Trost. It's becoming like a funeral. Es war wie ein Begräbnis für mich. And so I see this kid over there. He's catching fish. Und ich sehe den Jungen da daneben, der fängt Fische. And I thought, there's fish there, there's fish here, so I keep fishing. Und ich denke mir nun, da drüben gibt's Fische, also gibt's da auch welche. I'm using the same kind of bait that he's using. Ich verwende auch denselben Köder wie er. Little live shrimp. You just hook them so on you. Lebendige Shrimp. Throw it out there. And he catches more fish. Und er fängt wiederum Fische. I'm thinking there's fish here, so I keep fishing, I catch nothing. Und ich denke mir nun, da drüben gibt's Fische, bei mir wird's auch welche geben, ich fange aber nichts. Maybe they're all over there, so I go over there, I'm fishing near him. Ich denke mir nun, vielleicht sind die alle da drüben und ich gehe ein wenig näher zu ihm. And the other man and me are catching nothing, but this kid is catching fish. Und der andere Mann fängt auch nichts, aber dieser Junge fängt Fische. So I went over to him. Also gehe ich zu ihm rüber. I said, hey, where are you from? Und frage ihn, woher kommst du denn? He says, hey, I'm from England. Er sagt, ich komme aus England. I said, how are you catching them fish? Und ich frage ihn, wie fängst du denn die Fische? He says, oh, he says, you put the bait on and you cast it in the water. Und er sagt, nun, du tust den Köder drauf und du wirfst die Angel aus. He says, You let it sit. Dann lässt du das absinken. You tighten the string. Schaust, dass die Angelschnur gespannt ist. Now the fish sees the bait. Nun, der Fisch sieht den Köder. Thinking, yeah, right. But the fish thinks the bait is dead, so you pull it a little bit. Und der Fisch denkt sich, nun, der Köder ist ja tot, aber da ziehst du es ihm ein wenig. And then he comes for the bait, and you got him. Und dann kommt er, um den Köder zu schnappen, und dann hast du ihn. I'm thinking, get out of here. Ich denke mir, geh hier auf damit. So he casts it back in. Also wirft wieder die Angel aus. And he's doing exactly what he said. Und macht genau das, was beschrieben hat. I got one. Und hat einen. I got another one. Ich habe einen. So, you know, I thought, wait, how do you do that now? I cast Und ich habe gesagt, in. Na Moment, wie machst du das? I did it exactly like he said to do it. Ich habe es genauso gemacht, wie er es beschrieben and hat. I got one. Und ich habe einen gehabt. And I was encouraged. Und ich war dadurch ermutigt. So I spent the whole next day in the water, though I didn't catch anything. Obwohl ich den ganzen Tag da im Wasser war. The word encouragement. Das Wort Ermutigung. This word parakaleo or paraklesis. This is what parakaleo or paraklesis. We see it here, and I want you to think of this word encouragement rather than comfort. Und ich möchte, dass ihr eher an das Wort Ermutigung denkt als Trost. It actually means to comfort someone. Es bedeutet genau genommen, jemanden zu trösten. In their affliction, by strongly encouraging them to walk in faith. Und zwar jemanden zu trösten in seiner Bedrängnis, indem man ihm ganz nahelegt, im Glauben weiterzugehen. But the emphasis is more on encourage. Aber die Betonung liegt mehr auf der Ermutigung. Than to ease the pain. Als eben den Schmerz zu lindern. Now, if someone's really in pain, just give them comfort. Nun, wenn jemand wirklich Schmerzen hat, dann tröstet man ihn. But oftentimes we need encouragement far more than we need comfort. Aber oft brauchen wir mehr Ermutigung, als dass wir Trost brauchen. We need encouragement every single day of our life. Wir brauchen jeden einzelnen Tag unseres Lebens die Ermutigung. Now listen to this, and I'll put the word encouragement in. Nun hör dich das an, ich werde das Wort Ermutigung einsetzen. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all encouragement. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott aller Ermutigung. See, comfort alleviates the pain. Nun, Trost lindert den Schmerz. But encouragement strengthens one's faith. Aber Ermutigung stärkt den Glauben von jemandem. It's a lot different. Das ist ein großer Unterschied. And the word, I mean, I've needed comfort in my life. Nun, ich habe Trost gebraucht in meinem Leben. Here and there, when I've been in difficult situations. Hier und dort und immer, wenn ich in schwierigen Situationen war. I didn't want to hear anything but. Ich wollte da einfach nichts anderes hören als. You poor thing. Du armer Du. Yeah, just someone next to you, and they don't say much. They're just there. Also einfach jemand, der neben dir ist, der nicht viel spricht, aber der einfach da ist. I'm praying for you. Du, ich bete für dich. I love you. Ich liebe dich. Sometimes you need that. Manchmal brauchst du das. But I would say 50 times more often we need to be encouraged. Aber ich würde sagen, wir brauchen 50 mal mehr die Ermutigung. Now look at verse 4. Who God who encourages us in all our affliction so that we will be able to encourage those who are in any affliction with the encouragement with which we ourselves are encouraged by God. So Vers 4. Gott, der uns ermutigt in all unserer Bedrängnis, damit wir die ermutigen können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch die Ermutigung, mit der wir selbst von Gott ermutigt werden. Now turn with me to Hebrews chapter 3. Nun blättert mit mir zu Hebräer 3. And I want to talk about this in terms of discipleship. Und ich möchte jetzt über diese Dinge im Zusammenhang mit der Jüngerschaft sprechen. There's nothing that needs to be encouraged more than the process of discipleship. Es gibt nichts, das mehr Ermutigung braucht als dieser Prozess der Jüngerschaft. In worship, we are believing in Christ. Bei der Anbetung glauben wir an Jesus Christus. In fellowship, bei der Gemeinschaft, we are belonging to Christ. Bei der Gemeinschaft gehören wir zu Jesus Christus. But in discipleship, aber wenn es darum geht, Jünger zu werden, we are becoming like Christ. werden wir wie Christus. And that's very intense. Und das ist ein sehr intensiver Prozess. We can love worship. Wir können die Anbetung lieben. We can love fellowship. Wir können die Gemeinschaft lieben. We don't love discipleship. Aber wir lieben es nicht, Jünger zu werden. To be transformed into his image. In sein Anbild umgewandelt zu werden. The process of 2 Corinthians 4. Dieser Prozess von 2. Korinther 4. That death works in. Dass der Tod hineinwirkt in uns. So Jesus can be manifested. So dass Jesus manifest werden kann. At that point in our Christian life, we experience more discouragement than at any other point. Und an diesem Zeitpunkt unseres christlichen Wandels erleben wir mehr Entmutigung als zu jedem anderen Zeitpunkt. And remember, ministry is our fourth purpose. Und erinnert euch, der Dienst ist unsere vierte Absicht. But discipleship always precedes ministry. Aber Jüngerschaft geht immer dem Dienst voraus. Oh, we can do secondary ministry. Nun, wir können sozusagen zweitrangigen Dienst machen. On the first day we get saved. Am ersten Tag unserer Errettung. But to do primary ministry. Aber einen vorrangigen Dienst zu haben. To really discover what God has created me to do. Wirklich zu entdecken, wofür Gott mich geschaffen hat. Like everything about me was created for this thing. Alles an mir wurde für mich und an mir geschaffen für diese Sache. And God is bringing me to this place. Und Gott führt mich zu diesem Ort hin. It's the promised land for every single one of us. Das ist das verheißene Land für jeden einzelnen von uns. All of us, we got saved. Alle von uns wurden errettet. And which means we passed through the Red Sea. Was eben bedeutet, wir haben das Rote Meer durchquert. And suddenly we're on the other side saying goodbye to the Egyptians. Und plötzlich sind wir auf der anderen Seite und sagen den Ägyptern auf Wiedersehen. Bye bye boys. Auf Wiedersehen Jungs. I'm not going back. The Red Sea has closed. Ich gehe da nicht mehr hinüber. Das Rote Meer ist wieder zu. I can't even go back now. Ich kann gar nicht zurückgehen. I'm a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. But now I'm in a wilderness. Aber jetzt befinde ich mich da in der Wüste. And it's a 14-day walk to the promised land. Und es ist ein 14-tägiger Fußmarsch für mich da zum verheißenen Land. But most believers will spend their life in the wilderness. Aber die meisten gläubigen Menschen werden ihr Leben in dieser Wüste verbringen. And will never reach the promised land. Und werden niemals im verheißenen Land ankommen. And that promised land is God's purpose for us on earth. Und dieses verheißene Land spricht von Gottes Absicht für uns hier auf Erden. To be discovered by every single one of us. Und diese Absicht muss von jedem einzelnen von uns entdeckt werden. The problem is between the Red Sea. Und das Problem, das sich ergibt, ist, dass zwischen dem Roten Meer und dem verheißenen Land is a wilderness. Eine Wüste ist. And every single one of us are passing through this wilderness. Und jeder einzelne von uns geht durch diese Wildnis. And it's in this wilderness that we are being discipled. Und in dieser Wüste erleben wir diesen Prozess der Jüngerschaft. In Deuteronomy chapter 8, in 5. Mose 8, God said to Israel, sagt Gott zu Israel, I brought you into the wilderness to humble you. Ich habe euch in die Wüste gebracht, um euch zu demütigen. Now think of the heart of worship. Denkt an das Herzstück der Anbetung. Jesus Christ crucified. Der gekreuzigte Jesus Christus. Matthew 11:29. Matthäus 11, 29. Learn of me, for I am meek and humble of heart. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig vom Herzen. And if we are going to become like Christ, und wenn wir so wie Christus werden, God needs to humble us. Dann muss uns Gott demütigen. I cannot humble myself. Ich kann mich nicht selbst demütigen. Because I will become proud of my humility. Weil ich werde sogar stolz von meinem Demut her sein. But God humbles us. Aber Gott demütigt uns. He brings us into a wilderness. Er führt uns in die Wüste hinein. And it said, I brought you into the wilderness to humble you. Und er sagt, ich habe euch in die Wüste geführt, um euch zu demütigen. To teach you that man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Um euch zu lehren, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. I brought you into the wilderness to discipline you as a son. Ich habe euch in die Wüste geführt, um euch zu disziplinieren als Sohn. And if you read on, it says to bring you into a great place. Und wenn ihr dann weiterlest, seht ihr, dass es heißt, um euch in einen großartigen Ort zu führen. A wonderful land. In ein wunderbares Land. With no, there's no scarcity. Wo es keine Angst gibt. Olive oil. Olivenöl. Nothing lacks. Nichts mangelt euch dort. Fruit and everything you can imagine. Frucht und alles, was ihr euch nur vorstellen könnt. I am bringing you there. Ich bringe euch dorthin. That's God's purpose for our life. Das ist Gottes Absicht mit unserem Leben. We just feel like this is what I was made for. Wir fühlen uns dann so wie das ist es. Dafür wurde ich geschaffen. I am fulfilling God's purpose for my life. Ich erfülle die Absicht Gottes für mein Leben. I was created to be a doctor. Ich wurde dazu geschaffen, ein Arzt zu sein. Ein Anwalt. I was created to be a mom. Ich wurde dazu geschaffen, eine Mutter zu sein. To be a dad. I was created for these things. Für das wurde ich geschaffen. To be a godly mom, a godly dad. Nämlich eine göttliche Mutter, ein göttlicher Vater zu sein oder ein göttlicher Arzt. A godly lawyer. Ein göttlicher Anwalt. Whatever we do. Was immer wir tun. A godly truck driver. Ein göttlicher Lastwagenfahrer. My cousin's a truck driver in America. Mein Cousin ist Lastwagenfahrer in Amerika. He drives these huge trucks across the country. Er fährt mit diesen riesigen Trucks quer durch das Land. And he witnesses about Christ all the way across the country. Wohin er kommt, gibt er Zeugnis über Jesus Christus ab. Yeah, this is his purpose. Das ist seine Absicht. And he's a wonderful truck driver. Und er ist ein wunderbarer Lastwagenfahrer. And they go to truck stops and they have Bible study at different truck stops. Und da bleiben sie stehen bei den verschiedenen Raststätten für Lastwagenfahrer und dort haben sie Bibelrunden. It's a ministry. Das ist ein Dienst. It's a purpose. Das ist eine Absicht. God has a purpose for every single one of us. Gott hat eine Bestimmung für jeden einzelnen von uns. This is what we want to discover. Und das wollen wir entdecken. But there's a wilderness between that purpose. Aber es gibt eine Wüste zwischen dieser Bestimmung and where we are. Und dem, wo wir jetzt sind. And that wilderness is to disciple us. Und diese Wüste ist dazu da, um uns zum Jünger werden zu lassen. Now let's read from Hebrews 3 and then we'll take a break. Nun lesen wir von Hebräer 3 weiter und dann wollen wir eine Pause haben. Let's read from Hebrews 3, verse 7. Lasst uns von Hebräer 3, Vers 7 anlesen. This is commenting on the Israelites in the wilderness. Hier finden wir einen Kommentar über die Israeliten in der Wüste. Therefore, just as the Holy Spirit says, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. As when they provoked me, as in the day of trial in the wilderness. Wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste. All of us are in a wilderness of some kind. Wir befinden uns alle in einer Art Wüste. Where your fathers tried me by testing me. Wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. And saw my works for 40 years. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre. How did they test God? Wie haben sie Gott versucht? They were negative. Sie waren negativ. They were complaining. Sie beklagten sich. They were unbelieving. Sie waren ungläubig. They didn't trust God. Sie haben Gott nicht vertraut. They saw everything as a problem. Alles war für sie ein Problem. Verse 10. Vers 10. Therefore I was angry with this generation. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht. How many churches is God angry with? Wie sehr zürnt Gott mit Gemeinden? Disappointed. Er ist enttäuscht. He has a purpose. Er hat eine Bestimmung. And they're not pushing toward the purpose. Aber diese Gemeinde bewegt sich nicht hin zu dieser Bestimmung. Easily discouraged. Die sind sehr leicht entmutigt. The devil comes in and everybody buys and listens to the evil report. Der Teufel kommt da hinein und jeder kauft sofort, was der zu bringen hat. Verse 10 again. Therefore I was angry with this generation. Vers 10 nochmals. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht. And said, und sprach, they always go astray in their heart. Alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. They did not know my ways. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. What are God's ways? Welche Wege hat Gott? To disciple us. uns zu Jüngern zu machen, to discipline us, uns zu disziplinieren, to humble us, uns zu demütigen, so that he can bring us to a great place, so dass er uns zu einem größeren Platz führen kann. If God was going to give me a ministry, wenn Gott mir einen Dienst überträgt, which is the reason that we were saved, das ist eben der Grund, weshalb wir errettet wurden, we were saved to serve. Wir wurden errettet zum Dienst. The greatest privilege that we can do is to function in a ministry God has called us to. Und das größte Vorrecht, das wir haben, ist, dass wir in einem Dienst funktionieren, zu dem Gott uns berufen hat. And that doesn't necessarily mean I'm teaching the Bible. Und das bedeutet nicht notwendigerweise, dass ich die Bibel lehre. That can mean I'm building houses. Das kann auch bedeuten, dass ich Häuser baue. I'm teaching in a school. Oder dass ich in der Schule arbeite. I'm making bread at the Anchor Bakery. Dass ich Brot backe beim Anker. I'm driving a taxi. Dass ich ein Taxi fahre. God's purpose for me. Gottes Bestimmung für mich. And it progresses. Und das hat aber eine Zunahme, also eine Zunahme dabei. But watch this. If God was to give me his purpose, aber beachtet das nun, wenn Gott eben dabei ist, mir seine Absicht kundzutun, and not humble my heart first, aber mich nicht zuerst im Herzen demütigt, I would consume it on myself. Dann würde ich das für mich selbst vereinnahmen. I would not manifest Christ in my ministry. Christus würde dann nicht zum Vorschein kommen in meinem Dienst. My ministry would be all about self-realization. Und mein ganzer Dienst wäre nur Selbstrealisation. So with that, let's take a break for a moment. Nun, mit diesen Gedanken wollen wir kurz innehalten. Let's have the worship team come up. Und das Lobpreisteam kommt nochmals. And I want you to think about the heart of discipleship. Und ich möchte, dass ihr an das Herzstück der Jüngerschaft denkt. The heart of discipleship is the same as the heart of worship. Im Herzen der Jüngerschaft ist dasselbe wie im Herzen der Anbetung. The heart of discipleship is Jesus Christ crucified. Im Herzen der Jüngerschaft ist Jesus Christus als Gekreuzigter. And as we sing about the cross, und wenn wir vom Kreuz jetzt singen, we sing about the nature of God. Singen wir vom Wesen Gottes. Jesus Christ. Jesus Christus. Crucified for us. Für uns gekreuzigt. Come unto me. Kommt her zu mir. Learn of me. Lernt von mir. For I am meek and humble of heart. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. And this is what discipleship is all about. Und darum geht es bei dem Prozess, jünger zu werden. That God wants to reduce us to humility. Dass Gott uns zur Demut führen möchte and to meekness. Und zu Sanftmut. So let's all stand and let's so stehen wir alle auf und singen wir dieses Lied. Maybe you want to greet someone next to you before we sing. Vielleicht wollt ihr noch jemand begrüßen neben euch, bevor wir singen. I'll just stay right here. I don't want to get the guitar. Jesus Christ, I think upon your sacrifice, you became nothing, poured out unto death. Many times I've wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. I'm in that place once again. And once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Exalted to the highest place, King of the heavens, where one day I'll bow, but for now your saving grace, and I'm full of praise once again. I'm full of praise once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Oh, we thank you for the cross, my Lord. Yes, we thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my Lord. And once again. And once again I look upon the cross where you die. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Thank you, Lord, for the cross. Für das Kreuz. Oh Lord, we'll never really understand. Oh Herr, wir werden niemals wirklich verstehen, until we're there, bis wir dort angelangt and we sind. See the nail scars in your hands. Bis wir die Wundmale in deinen Händen sehen werden. And maybe we can see the historical crucifixion somehow in eternity. Und vielleicht können wir auch die historische Kreuzigung irgendwie in der Ewigkeit einmal sehen. Somehow on a auf irgendeine Weise. Video replay of some kind. Irgendeine Art Wiedergabe dieser Szene. I'm sure that there'll be some way to see it. Ich bin mir sicher, dass es auf irgendeine Art und Weise möglich sein wird. And Lord, we thank you today. Herr, wir danken dir heute. We want to be your disciples, Lord. Herr, wir wollen deine Jünger sein. We want to manifest who you are. Wir wollen das vorzeigen, was du bist. Help us to understand. Hilf uns zu verstehen. The importance of humility. Die Bedeutung der Demut and meekness und der Sanftmut and the importance of encouraging each other und die Bedeutung uns gegenseitig zu ermutigen. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Okay, let's continue in Hebrews chapter 3. Nun fahren wir fort in Hebräer 3. Reading verse 10 again. Und lesen wir nochmals den Vers 10. Therefore I was angry with this generation. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht. And said they always go astray in their heart. Und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Someone once said, jemand hat einmal gesagt, the heart of every problem, im Herzen jedes Problems, is the problem of the heart. Ist das Problem des Herzens. They always go astray in their heart. Sie gehen immer irre in ihren Herzen. And this is what we want to be encouraged not to do. Und darin möchten wir ermutigt werden, es nicht zu tun. Not to go astray in our hearts. Mit dem Herzen nicht sich zu irren. They did not know my ways. Sie haben meine Wege nicht erkannt. God's ways are to discipline us. Gottes Wege sind für uns da, um uns zu disziplinieren. We will read it in Hebrews 12. Wir werden das in Hebräer 12 lesen. Every son that comes to God, he disciplines. Jeden Sohn, der zu Gott kommt, den züchtigt er. If we are not disciplined, we are not his children. Und wenn wir von Gott nicht gezüchtigt werden, dann sind wir nicht seine Kinder. So I can expect it. Also kann ich das erwarten. I know it's coming. Ich weiß, dass es kommen wird. But I know just on the other side of the discipline. Und ich weiß aber, dass auf der anderen Seite dieses Prozesses is an aspect of the promised land. Findet sich der Aspekt des verheißenen Landes. Discipline always precedes the promised land. Züchtigung geht immer dem verheißenen Land voraus. If we receive the discipline in humility. Wenn wir diese Züchtigung in Demut annehmen. Vers 12. Chapter 3. Take care, brethren. Seht zu, Brüder. That there not be in any one of you. Dass nicht etwa in jemanden von euch. An evil, unbelieving heart. Ein böses Herz des Unglaubens sei, that falls away from the living God. Im Abfall vom lebendigen Gott. This is a warning to all believers. Das ist eine Warnung für alle gläubigen Menschen. That we don't get stuck in the wilderness. Dass wir nicht stecken bleiben in der Wüste. For take care, brethren, lest there be in anyone. Also seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden. Now, if the Holy Spirit would come today and just put a little red mark on someone's head who had an evil, unbelieving heart today. Nun, wenn der Heilige Geist hierher käme und bei jedem, der ein ungläubiges Herz hat, einen roten Punkt auf die Stirn täte. I wonder if we'd be surprised if it was on top of our head. Und ich frage mich, ob wir dann überrascht werden, wenn wir diesen Punkt auf der Stirne trüben. And all of a sudden, Holy Spirit, please show us. Und alle sagen, Heiliger Geist, bitte zeige es uns. We'd be like, is there anything on my head? Und dann würden wir uns fragen, ist bei mir ein roter Punkt drauf? There's something on your head. Nein, auf deiner Stirn ist was drauf. We'd be surprised how easy it is to have an evil, unbelieving heart. Wir wären überrascht davon zu sehen, wie leicht es ist, ein ungläubiges Herz zu haben. The difference between unbelief and evil. Nun, der Unterschied zwischen ungläubig und bösartig. Unbelief, I just don't trust God. Ungläubig bedeutet, ich vertraue Gott einfach nicht. And evil means that I defend. Und bösartig bedeutet, what is against God. Ich verteidige das, was gegen Gott gestellt ist. God says, don't do that, but I defend it. Gott sagt, mach das nicht, aber ich verteidige es. That's another message. Das ist eine andere Botschaft. There's people here who are defending things that God says don't do. Es gibt Leute hier, die verteidigen gewisse Dinge, von denen Gott sagt, mach das nicht. It's one thing, das ist eine Seite, to experience the potential of the flesh. Es ist eine Seite, das Potenzial des Fleisches zu erleben. All of us experience that. Alle von uns erleben das. It is another thing, aber es ist eine andere Sache, to live in the intention of the heart. In diesen Absichten unseres Herzens zu leben. It's one thing for a young man to come to church. Es ist eine Sache für einen jungen Mann, wenn er in die Gemeinde kommt. And be distracted by pretty girls. Und wenn er dann abgelenkt ist von hübschen Mädchen. It's one thing, like, das ist die eine Seite. It's another thing. Aber die andere Seite. To walk up the stairs with that as the intention of your heart. Mit diesen Intentionen, die Stiegen hinaufzugehen und das im Herzen so zu fühlen. Ah, ich bin heute früh in der Gemeinde. That girl will be there. Oh, dieses Mädchen wird da sein. Yeah, she'll be there, and maybe you just don't know what could happen. Und ja, sicherlich, die wird da sein, und wer weiß, was da geschieht. It's one thing to have strange thoughts. Es ist eine Sache, seltsame Gedanken zu haben. As the potential of your heart, as the potential in your heart. Als Potenzial, als Möglichkeit in deinem Herzen. Or the potential of sin. Oder des Potenzials der Sünde. It's another thing to have it as the intention. Aber es ist eine andere Sache, das als Absicht zu führen. And there's a few people who walk around this hall. Und da gibt es ein paar Leute, die gehen da durch diese Räume. With the intention to sin. Mit dieser Absicht zu sündigen. They walk through the door with the intention. Die kommen da bei der Tür rein mit dieser Absicht. They know exactly what they're doing. Und sie wissen ganz genau, was sie tun. It's called evil. Das wird bösartig genannt. Beware, brethren. Also habt Acht, Brüder. An evil, unbelieving heart that departs from the living God. Also ein Herz des Unglaubens, das im Abfall vom lebendigen Gott ist. Do you know why? Böses Herz. Und wisst ihr warum? Because it doesn't want God to deal with it. Weil dieses Herz nicht möchte, dass Gott sich um dieses Herz kümmert. I'm fine just like I am. Nun, ich bin schon okay, so wie ich bin. Just give me the blessing. Gib mir einfach den Segen. Come on, let's just get right to the promised land. What's all this wilderness stuff? Komm, wir wollen doch in das verheißene Land. Was sollen diese Wüste da? I mean, come on, I left Egypt. I'm over the Red Sea. Let's get going. Komm, ich habe das Ägypten verlassen. Ich bin durchs Rote Meer gezogen. Also ich möchte weiterziehen. God says no. You have to be a disciple first. Aber Gott sagt nein. Du musst zuerst zum Jünger werden. I have to discipline you. Ich muss dich da züchtigen. And if you keep reacting to my discipline, I will never bring you into the promised land. Und wenn du weiterhin gegen meine Züchtigung angehst, dann werde ich dich niemals in das verheißene Land führen. He swears that they will not enter. Er schwört es. Sie werden dort nicht hineingehen. There are Christians who will live 40, 50 years on the earth. Da gibt es Christen, die leben 40 oder 50 Jahre hier auf dieser Erde. And they will never enter the promised land on earth. Und die werden niemals in das verheißene Land hier auf Erden einziehen. Why? Warum? They have an attitude toward God. Weil sie eine Einstellung gegen Gott they haben. Don't let God deal with them. Und sie lassen es nicht zu, dass Gott sich mit ihnen beschäftigt. There's no getting on their knees and saying, "Okay, God, search my heart." Da gibt's keinen auf die Knie gehen und sagen, Gott, ja, okay, durchforsche mein Herz. I know that I'm proud. Ich weiß, dass ich stolz Everybody's bin. Proud. Jeder ist stolz. Jeremiah 17:9, the heart is desperately wicked. Jeremia 17:9, das Herz ist von Grund auf bösartig. I am your child. Discipline me. Ich bin dein Kind, züchtige mich. Humble me. Demütige mich. Now look in verse 13. Schaut euch den Vers 13 an. But encourage. Sondern ermuntert euch. Parakaleo, here's our word. Parakaleo ist hier. Encourage one another day after day. Sondern ermuntert einander jeden Tag. Now I'm not going to come up to someone every day. Ich werde nicht jeden Tag zu jemand hingehen. And say you poor thing. Und sagen, ah, du armer du. I gotta comfort you, you poor, poor thing. Ah, ich muss dich trösten, du bist so arm. You married that guy, you poor, poor thing. Du hast diesen Mann geheiratet, du bist so arm. No. Sometimes, yes. Ja, manchmal schon. Something tragic happens. Comfort. Es geschieht etwas Tragisches, dann ist Trost notwendig. Just comfort. Einfach Trost. But every day, it says here. Aber hier heißt es jeden Tag. Encourage one another day after day. Ermuntert einander jeden Tag. As long as it is still called today. Solange es heute heißt. So that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Right, sin. A selfish attitude, eine selbstsüchtige Einstellung, pride, Stolz, and arrogance, und Arroganz, the opposite of humility and meekness, das Gegenteil von Demut und von Sanftmut, pride and selfish ambition, so Stolz und selbstsüchtige Ambitionen. That's what you don't see on the cross. Das sieht man nicht beim Kreuz. You don't see pride and you don't see selfish ambition. Du siehst keinen Stolz und du siehst kein selbstsüchtiges Handeln am Kreuz. And these two things, they harden our heart. Und diese zwei Dinge verhärten unser Herz. They deceive us. Sie täuschen uns. But we are told to encourage one another. Aber uns wird gesagt, dass wir einander ermuntern sollen. Day after day, encourage. Und zwar jeden Tag sollen wir uns ermutigen. Encourage each other in this process. In diesem Prozess sollen wir uns ermutigen. You're going to make it. God deals with all of us. Du wirst es schon schaffen. Gott ist mit jedem in jeder. Gott kümmert sich um jeden. He deals with me too. Er kümmert sich auch um mich. Yes. Oh man, my heart goes out to you. Mein Herz ist bei dir. But this is good for us. Aber das ist gut für uns. He's going to bring us. He's bringing us to a good place. Er führt uns an einen guten Ort. All things will work to the good. Alle Dinge werden zum Guten zusammenwirken. We have to be encouraged. Wir müssen ermutigt werden. Because discouragement comes in so easily. Weil die Entmutigung so leicht hineinkommt. So powerfully. Und auch so mächtig. And in the circumstance you see nothing. Und in den Umständen siehst du nichts davon. When David in 1 Samuel 30. als David in 1. Samuel 30 lost everything, alles verloren hatte, it says that he encouraged himself in the Lord. Da heißt es, dass sich selbst im Herrn ermutigte. We got to learn to encourage ourselves. Wir müssen das lernen, uns selbst zu ermutigen. Not just wait for others, nicht darauf warten, bis es andere tun. Build ourselves up in the faith. Sondern uns selbst im Glauben aufbauen. Have a good confession in distress. Ein gutes Bekenntnis zu haben, wenn es wirklich Stress gibt. Confess it. God is working. Bekennen, dass Gott an der Arbeit ist. I need this. Ich brauche das. In everything give thanks, for this is God's will. In allem sagt Gott Dank, weil das ist sein Wille. He's working death into my life. Er wirkt den Tod hinein in mein Leben. He's disciplining me as a child. Er züchtigt mich wie bei einem Kind. And let's just close as you look at Hebrews 12 and we'll just close. Und schaut euch noch Hebräer 12 an und dann werden wir abschließen. This is the chapter of discipline. Das ist dieses Kapitel der Züchtigung. Verse 4. Vers 4. You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. And you have forgotten the exhortation, the encouragement, paraklesis. Und habt die Ermahnung vergessen, und zwar hier Parakalisis, die Ermutigung. You have forgotten the encouragement which is addressed to you as sons. Und habt die Ermutigung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung. Nor faint when you are reproved of him. Und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft For wirst. For those whom the Lord loves, he disciplines. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. He scourges every son who he receives. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. It is for discipline that you endure. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. God deals with you as with sons. Gott behandelt euch als Söhne. Wow, isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? And it's in this process that we need the most encouragement. Und bei diesem Prozess brauchen wir die meiste Ermutigung. When God is dealing in all of our lives. Wenn Gott in unserem Leben wirkt. And we know that God is dealing. Und wir wissen, dass er da am Arbeiten ist. So we just need to have words of encouragement even if we don't know God is dealing. Dann brauchen wir einfach diese Worte der Ermutigung, selbst wenn wir nicht wissen, dass Gott am Arbeiten ist. We don't see it. Wir sehen es nicht. But we know it's happening. Aber wir wissen, dass es geschieht. Words of encouragement. Worte der Ermutigung. Amen. Amen. Invite. Einladen. Introduce. Vorstellen. And encourage people. Und ermutigt Leute. Build them up. Baut sie auf. Speak words of grace. Sprecht Worte der Gnade. Don't cut people down. Macht sie nicht nieder. Don't be legalistic. Und seid nicht legalistisch. Don't be demanding. Seid nicht zu fordernd. God is dealing with all of us. Let's be gracious. Gott ist am Arbeiten bei jedem Einzelnen von uns. Lasst Amen. Uns gnadenvoll sein. Let's pray. Amen. Lasst uns beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For the way you deal with us. Für die Art und Weise, wie du an uns handelst. The way that you humble us. Die Art und Weise, wie du uns demütigst. Thank you for your purpose that is just ahead. Danke für deine Bestimmung, die vor uns liegt. And your purpose that we've already experienced. Und die Bestimmung, die wir bereits erfahren haben. Thank you for your faithfulness. Danke für deine Treue. We love you, Lord. Wir lieben dich, Herr. Let's all stand. Stehen wir alle auf. Maybe the band can come back up. Vater im Himmel. Vater im Himmel, ja, wir lieben dich. Erheben dich in alle Welt. Möge dein Reich gegründet sein im Lobpreis. Als deine Kinder verkünden wir dein Werk. Lobe Gott, den Herrn, den Allmächtigen, der war und ist. Christum David bleibt. Lob er Gott den Herrn, den Allmächtigen, der herrscht in Ewigkeit. Nur die Frauen. Möge dein Reich gegründet sein im Lobpreis. Als deine Kinder verkünden wir dein Werk zusammen. Lobe Gott, den Herrn, den Allmächtigen, der war und ist und ewig bleibt. Lobe Gott, den Herrn, for being our Father. Danke, dass du unser Vater bist. Lord Jesus, thank you for being our Savior. Und Herr Jesus, danke, dass du unser Erretter bist. Thank you for the good place that you brought us to already. Danke für diesen großartigen Ort, an dem du uns schon gebracht hast. The peace and the joy. Für den Frieden und die that Freude, we've experienced. Die wir erleben. And Lord, we know that so much is ahead. Und Herr, wir wissen, dass uns noch so vieles bevorsteht. As we discover your purpose for our lives. Wo wir deine Absicht für unser Leben entdecken. Thank you for the wilderness. Danke für die Wüste. There's no way to go through the wilderness without thanking you for it. Es gibt keinen Weg durch die Wüste hindurch, ohne dir Dank zu sagen. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. Thank you for loving us so much. Danke, dass du uns so sehr liebst. That you would discipline each and every one of us. Dass du jeden einzelnen von uns züchtigst. It's not people. Es geht nicht um Menschen. It's not things. Es geht nicht um Dinge. It's you. Es geht um dich. You are disciplining us. Du züchtigst uns. And we pray that we would never depart from you. Und wir beten, dass wir niemals von dir weichen werden. By failing to see that. Indem wir es nicht sehen, dass du das But tust. That we would encourage one another. Wir beten, dass wir einander ermutigen. Day after day after day. Jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Maybe you're here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute You've Morgen. Never received Christ. Und du hast Christus niemals angenommen. If you died today, wenn du heute stirbst, do you know where you would go? Weißt du dann, wo du hinkommst? Pray with me. Bete mit mir. Heaven is a gift from God. Der Himmel ist ein Geschenk von Gott. The Bible says. Sagt die Bibel. Ask God for forgiveness this morning. Bitte Gott um Vergebung heute Morgen. Pray with me. Bete mit mir. Say God in heaven. Sage Gott im Himmel. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. Cleanse me. Reinige mich. Wash me. Wasche mich. Through the blood of Jesus Christ, your Son. Durch das Blut von Jesus Christus, deinen Sohn. The blood that was shed on that cross. Das Blut, das an diesem Kreuz vergossen wurde. Fill me with your spirit. Erfüll mich mit deinem Geist. The spirit of the resurrected Christ. Dem Geist des auferstandenen Christus. Please. Bitte. I want to be your child. Ich möchte zu deinem Kind werden. Receive me. Nimm mich auf. And Lord, I pray this morning for our church. Und Herr, ich bete heute Morgen für unsere Gemeinde. If there's someone here, wenn da jemand da ist, and you've got a red dot on your head, Und er hat einen roten Punkt auf seinem Kopf. I pray, Lord, ich bete, Herr, that you would deliver anyone from an evil, unbelieving heart. Dass du jeden von einem ungläubigen, bösen Herzen befreist. Unbelief toward your plan to discipline us. Unglaube gegenüber deinem Plan, uns zu züchtigen. And Father, I pray that you would empower us to encourage one another. Und Vater, ich bete, dass du uns dazu ermächtigst, uns gegenseitig zu ermutigen. In this road of discipleship. Auf diesem Weg der Jüngerschaft. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.